das Chaos, der Mensch zerbricht. Überall glückliche Werbung und Pech im Gesicht. Geschminkte Fassaden, Hoffnung erlischt. Ist es wirklich so, dass der Mensch Mensch heißt, weil er lacht und weil er lebt? Oder ist es, weil er scheißt? Während Männer unersetzlich wetten, Dildos keinen Absatz. Und wenn Bochum tief im Westen liegt, wo liegt dann mein Schicklaffer? Lieber Herbert, mir ist klar, dass dein Leben scheiße war. Und das Texten ist nun mal nicht so deine Stärke. Lass uns einfach Freunde bleiben, dann helf ich dir beim Texten schreiben. Denn du bist ein guter Mann und ich helfe, wo ich kann. Es bleibt nur Verdruss. Ängste erwachen, ein trauriger Kuss. Dauerhaft offene Fenster, Leitung belegt. Bittere Pille, die Wörter verdreht. Ist es wirklich so, dass der Mensch Mensch heißt? Weil